Viertens, was waren damals eigentlich Ihre zentralen politischen Anliegen und welche Unterschiede gibt es möglicherweise zu Ihren heutigen zentralen politischen Anliegen? Gegebenenfalls Nachfrage, und warum kam es zu diesen Unterschieden? Also zu Beginn ging es ganz klar um die Aufhebung des NS-Verbots und die Neugründung der NSDAP als legaler Partei in Deutschland. Man muss dazu allerdings wissen, dass damals die Forderung nach Aufhebung des NS-Verbotes nicht strafbewehrt war. Zwar war Michael Kühn schon sehr zeitig der Meinung, dass eines der zentralen Probleme der näheren Zukunft die Überfremdung sein würde, aber anfänglich war das eher der Hebel, mit dessen Hilfe wir das System aushebeln wollten. Wir glaubten nicht nur, dass das Ausländerproblem von den Herrschenden nicht gelöst werden könnte, sondern auch, dass sehr viel früher ein gesellschaftlicher Zustand erreicht sein würde, wo das Volk die Grenze des Erträglichen als überschritten ansehen würde und aus dem allgemein sichtbaren Versagen der etablierten Kräfte in der BRD würde dann der Widerstand so anwachsen, dass man ihn auf eine sehr viel breitere Basis würde stellen können. Aus der dann herrschenden Unzufriedenheit würde dann der Wille zur Rebellion erwachsen, und aus der Rebellion dann endlich auch die Revolution. Als Ziel dieser Revolution schwebte uns dann schon ein Staat vor, der in etwa unserer Vorstellung vom Dritten Reich entsprach. Ich betone unsere Vorstellung, also nicht jener völlig anders gearteten Vorstellung, die heute medial verbreitet in der Beurteilung des Dritten Reiches vorherrscht. Wir kannten ja noch viele der nationalsozialistischen Revolutionäre der alten Generationen. Diese kamen uns so ganz und gar nicht wie gewissenlose Verbrecher vor, sondern wir lernten sie als integere Idealisten kennen, die unter hohen persönlichen Opfern der NS-Bewegung zum Durchbruch verholfen hatten. Das waren durchweg Vorbilder für uns und sind es natürlich auch heute noch. In den 30 Jahren meiner politischen Tätigkeit erwies sich dann tatsächlich das Ausländerproblem als das für die Existenz des deutschen Volkes und auch der anderen europäischen Völker Entscheidende. Nur die Duldsamkeit der breiten Masse dieser Entwicklung gegenüber hatten wir völlig falsch eingeschätzt. Das zunächst unerzogene und heute einfach einseitig beeinflusste und damit desinformierte Volk ließ im Laufe der Entwicklung Dinge mit sich geschehen, die Jahrzehnte vorher tatsächlich einen Volksaufstand zur Folge gehabt hätten. Für mich ist in diesem Zusammenhang interessant, dass wir vor 30 Jahren ja tatsächlich Schreckensszenarien an die Wand gemalt hatten, aber damit nicht durchdrangen und somit auch breiteren Massen nicht glaubhaft machen konnten, dass Dinge passieren würden, wie wir sie heute tagtäglich erleben. Ganze Stadtviertel von Ausländern dominiert, Aggressivität und Jugendgewalt einhergehend mit mangelnder Bildung und fehlender Integrationsbereitschaft, Hass auf Deutsche, zumindest dort, wo sie in die Minderheit geraten sind und so weiter und so fort. So wurde mir allmählich klar, dass die Errichtung eines nationalsozialistischen Volksstaates als zweite Auflage des ersten machtpolitisch gescheiterten Versuchs von 1933 bis 1945 nicht würde funktionieren können. Dass es überhaupt keinen deutschen Sonderweg oder gar Alleingang geben könne. Eher würden amerikanische Bomberpiloten wieder 1000 Bomberangriffe auf Deutschland fliegen, als zulassen, dass das Reich wieder errichtet würde, noch dazu in der Tradition des Dritten Reiches. Daher wandelte sich die Gewichtung der politischen Arbeit mehr und mehr zum zumindest theoretisch Machbaren. Also weg vom historischen Nationalsozialismus, nicht weil sich ideologische Grundauffassungen geändert hätten, sondern einfach als Tribut an die Machbarkeit und hin zu Kampfthemen wie Kampf gegen die Plutokratie, Kampf gegen den US-Imperialismus, den Globalismus allgemein und Kampf gegen die Überfremdung, wobei letzteres ja auch gar keine traditionelle NS-Forderung ist, weil sich dieses Problem zwischen 1933 und 1945 so gar nicht gestellt hatte.